jetzt aufgewacht und ich mache mir Gedanken. Ich wünsche mir eine Welt ohne Grenzen und Schranken. Wo gibt's die schon? Stört mich hier bei uns. Ich gehe weiter, denn das ist doch die Kunst. Jetzt aufgewacht und ich mache mir Gedanken. Ich wünsche mir eine Welt ohne Grenzen und Schranken. Wo gibt's die schon? Stört mich hier bei uns. Ich gehe weiter, denn das ist doch die Kunst. Sperre und blick mich vor der Realität. Denn ich weiß, wie es weitergeht. Ich laufe weiter, mal geradeaus. Sperre und blick mich vor der Realität. Denn ich weiß, wie es weitergeht. Ich laufe weiter, mal geradeaus.